Lektion 9. Text 2. Ach, sind das Schmerzen. 1. Was ist denn mit Ihnen los, Frau Schulze? Ach, Frau Meier, ich weiß nicht. Mein Rücken tut so weh. Ich kann kaum laufen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Danke, es geht schon. Ach, sind das Schmerzen. Waren Sie denn schon beim Arzt? Sie müssen unbedingt zum Arzt gehen. Ach, hören Sie auf. Da will ich nicht hin. Der gibt mir ja doch nur wieder eine Spritze.